Gewiss, wir haben alles, was auf der Erde ist, zu einem Schmuck für sie gemacht, um sie zu prüfen und festzustellen, wer von ihnen die besten Taten begeht.